Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der noch nie eine Podcast-Folge verpasst hat. Hallo René. Hallo René. Hallo. René? Du, tut mir sehr leid, aber es folgt eine dringende Durchsage an alle Zuhörer. Aber ich fürchte, René ist gerade nicht zugegen. Hier spricht Marc, in Klammern sein Therapeut. Ja. Und wir wissen noch nicht genau, was los ist. Möglicherweise klärt sich das im Laufe der Sendung. Wir wissen nicht, ob René tatsächlich nicht zugegen ist oder ob er einfach nur im Streik ist. Mehrmaliges Anrufen seines Namens hat bisher noch nicht dazu geführt, dass er sich verbal artikuliert hat. Wir wissen nicht, was da los ist. Wir machen einfach mal weiter. Okay, na gut, dann würde ich mal sagen, ja, dann heute mal mit dem Mann, der zum ersten Mal eine Podcast-Folge verpasst hat, sozusagen. Ja, hallo Marc, erstmal von mir und schön, dass du da bist. Hallo ja, Stefan, das, schön hier zu sein. Da bin ich ja gespannt. Ja. Immer wieder. Mensch, dann müssen wir jetzt ganz spontan natürlich zur zweiten Sendung machen, wenn René jetzt hier nicht erscheint. Ich bin ein bisschen unvorbereitet, aber man gut. Das kenne ich auch von René, das ist ja kein Problem. Ach so, ne, du kennst das schon. Ja, okay, so lange bin ich noch nicht dabei, aber auf der anderen Seite, man ist da schon Vollprofi. Man weiß da, wie der Hase läuft. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie. 38. Und, Folge. Die Hoffnung, dass René noch dazu stößt im Laufe der Sendung, die stirbt natürlich ganz zum Schluss. Aber erst ganz zum Schluss, ne? Genau, René, was sagst du denn? Kommst du noch dazu? Okay, dem Versuch war es wert. Okay, wir machen weiter. Ja, also wie gesagt, herzlich willkommen zur 38. Folge. Und toll, dass du da bist, Marc. Wie geht's? Wie steht's? Wie läuft's so? Wie kommt's dazu, dass du hier bist? Ja, wie kommt das? Ich habe offensichtlich doch ziemlich Gefallen daran gefunden, euch hier zu unterstützen. Du hast Blut geleckt. Und zu partizipieren wie an eurem Podcast. Macht mir sehr viel Spaß. Und wie der Zufall es wollte, bin ich gerade im Urlaub. Habe gerade die zweite und letzte Woche irgendwie angetreten. Oder anders formuliert, ich muss Montag wieder zur Arbeit. Und da kommen wir wieder sofort zurück zum Kern deiner Frage, wie es mir denn so geht. Einerseits, ja, ich bin doch schon ziemlich entspannt, habe meinen Urlaub bis dato sehr genossen. Andererseits, scheiße, ich muss Montag wieder zur Arbeit. Was kann ich machen? Oh Mist, schon ist die Stimmung gekippt auf jeden Fall, oder? Tja. Aber naja. Irgendwas ist doch immer, Stefan. Da haben wir wieder das Motto, irgendwas ist doch immer unser Podcast-Motto. Aber ja, es ist halt Sommerzeit. Die Leute sind im Urlaub und in Berlin gehen die Sommerferien ja auch bald zu Ende. Anderthalb Wochen noch, beziehungsweise eine Woche. Denn wie immer können wir ja sagen, heute ist der 30.07., der Tag der Aufzeichnung. Und am 3. August erscheint dieser Podcast für euch. Das wäre dann der Montag. Ganz, ganz genau. Frühe Vögel wissen, sie können vielleicht sogar schon am Sonntag die Folge erhaschen. Ja. Das machen aber nur die verrücktesten Fans, die sich auch, weiß ich nicht, wenn es jetzt Kinokarten oder Berlinale ist, die sich drei Tage vorher mit ihrer Isomatte vor den Eingang des Kartenvorverkaufs stellen oder so. Ich dachte, ihr definiert genau so eure Zielgruppe. Mindestens. Ne? Ja. Ihr wisst auf jeden Fall, wer angesprochen ist, liebe Hörer. Apropos, liebe Hörer, weil wir uns hier gerade so nett unterhalten, Stefan, wäre es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, mal auf neue Möglichkeiten auf eurer Website irgendwie hinzudeuten. Es geht auf nämlich um die Kontaktmöglichkeiten, die haben wir etwas erweitert. Ganz genau, ne? Wir haben ein neues Feature hinzugefügt auf unserer Podcast-Seite podcast.juba.de. Ihr habt jetzt da die Möglichkeit, uns noch viel direkter Feedback zu geben, indem ihr einfach das Formular ausfüllt, beziehungsweise zu jeder Folge gibt's den Feedback-Button. Dann könnt ihr uns sozusagen euer Feedback schicken und wir freuen uns natürlich tierisch darauf, denn ihr wisst ja, der Podcast ist natürlich ohne euch nichts wert. Nur von eurem Feedback können wir uns quasi ernähren und verbessern oder verändern, je nachdem. Oder schickt uns Lob, schickt uns Kritik, was auch immer. Genau, anders formuliert, wenn ihr uns nicht sagt, ob ihr uns gut findet oder besser gesagt das, was wir hier tun, dann arbeiten wir hier einfach so ins Blaue hinein. Und ja, ich finde uns keine gut. Keine Ahnung, ich bin mit uns bis dato auch ganz zufrieden. Ja, geht in Ordnung, da ist immer noch Luft nach oben. Aber es wäre schöner noch, viel schöner zu wissen, ob auch andere diese Meinung teilen. Genau, wobei ist natürlich heute nicht so schön, dass René nicht da ist. Ach, René ist gar nicht da? Nee. Warte mal. Mensch, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Absolut. Wo ist der eigentlich? Ich habe keine Ahnung, aber warte, wir kriegen es raus. Wir sollten mal wieder einen Versuch starten. Ich probiere mal was. René! Und? Nee. Nischt. Keine Reaktion. Schade. Gibt's aber nicht. Okay. Warte mal, ich guck mal hier unterm Tisch. Nee. Also. Ist komisch. Vielleicht ist er doch im Streik. Ja, aber so kennen wir ihn gar nicht. Der verpasst doch nicht einfach eine Podcast-Folge. Das hast du noch nicht gegeben, oder? Nee, also. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben, liebe Hörer. Hier an dieser Stelle ein allgemeiner Aufruf an alle unsere Hörer. Ihr wisst ja, wir haben auch Konten bei Instagram und Twitter. Dort sind Konterfeis von René irgendwie abzurufen, wenn der eine oder andere ihn irgendwo gesehen hat, auf der Straße, in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Bus. Gebt uns Bescheid. Ihr wisst, es gibt ein neues Kontaktformular. Sagt uns, wann und ob ihr René gesehen habt. Wir brauchen ihn hier dringend. Wir brauchen euer Feedback dazu. Und René. Und das Feedback. Genau. Und das Feedback zu René. Genau, du hast es gerade schon gesagt. Es gibt ja noch mehr Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und das würden wir uns mal kurz anhören. Hört mal genau zu. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@juber.de und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. Also, ihr wisst Bescheid. Genau. Stefan. Ja, Marc. Darf ich die Eingangsfrage an dich zurückgeben? Wie geht's dir eigentlich so? Wie hast du die letzten 2 Wochen verbracht? Mir geht's gut. Die letzten 2 Wochen waren ein bisschen stressig wegen Arbeit. Ach je. Ja, aber das Wetter ist natürlich auch so eine Sache. Auf und ab geht's immer. Aber doch ein sehr schöner Sommer. Das hatten wir aber, glaube ich, schon in der letzten Folge mal besprochen. Es ist immer noch ein schöner Sommer. Unglaublich. Es ist immer, der auf jeden Fall. Der dauert über 2 Folgen lang. Das ist unglaublich, ne? Nein, ich find's gut, dass wir keinen Mega-Hitzesommer haben, sondern immer so 2-3 Tage schön warm und dann wieder ein bisschen kühler und dann wieder ein bisschen wärmer. Da kann man ganz gut mit leben. Ja. Ne? Kannst du auch mal wieder eine lange Hose anziehen. Ist irgendwas passiert in den letzten 2 Wochen? Hast du irgendwas erlebt? Ein Abenteuer vielleicht? Ein Abenteuer ist doch Corona. Da kann man keine Abenteuer erleben. Ah, doch, da fällt mir was ein. Aber da kommen wir später zu sprechen, oder? Ja, wir kommen später drauf zu sprechen. Aber wir können natürlich an der Stelle schon einen kleinen Cliffhanger irgendwie einbauen. Definitiv. Es geht nämlich darum, dass Stefan und ich, wir haben uns in real life, IRL, haben wir uns getroffen. So richtig von Angesicht zu Angesicht im Rahmen einer privaten Party. Bing, bing, bing, bing. Ihr müsst unbedingt dranbleiben und euch anhören, was wir dazu zu berichten haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na? Und dann könnt ihr uns ja auch sagen, was ihr davon haltet. Das haben übrigens auch einige für die letzte Sendung gemacht. Haben uns Feedback geschickt. Mhm. Und dafür erstmal schon mal vielen Dank. Die letzte Sendung ging es ja um ein sehr kontroverses Thema und zwar letztendlich grob gesagt um Straßenumbenennungen, gerade von historischen Straßen oder Straßen mit historischem Hintergrund, was heutzutage natürlich auf den Prüfstand gestellt wird, aus möglicherweise verständlicher Sicht oder auch vielleicht unverständlicher Sicht. Und wir haben ein bisschen Feedback bekommen und das würden wir mal kurz vorlesen, weil dafür gebt ihr uns ja Feedback, dass ihr dann auch genannt werdet. Da war zum Beispiel der Florian, der hat gesagt, es spricht rein gar nichts gegen Umbenennungen. Und er hat auch noch gesagt, darüber sollte man überhaupt nicht diskutieren. Also für ihn eigentlich selbstverständlich. In unserem konkreten Fall ging es ja auch um die Mohrenstraße oder den U-Bahnhof Mohrenstraße in Berlin. Und er sagt ganz klar, braucht man nicht drüber diskutieren, einfach machen. Na? Auf der anderen Seite haben wir ein Feedback von Nadine Engel 78 gekriegt, die äußerte sich genauso kurz wie prägnant mit so ein Bullshit. Also eigentlich genau das Gegenteilige. Ja. Aber wir hatten noch weitere, genau. Ja, sieht man schon mal, wie kontrovers das ist, ne? Also spricht halt einiges dafür, einiges dagegen. Sarah, die ja einige vielleicht noch vom Spieleabend kennen, hat gesagt, ich fand eure Gedankengänge sehr interessant, bin aber überall für eine Umbenennung. Mit einem Smiley. Ja, wie muss man das jetzt deuten? Eigentlich ein klares Statement auch, ne? Das ist ein zwinkerndes Smiley. Darüber, glaube ich, müssen wir auch nochmal sprechen. Also, warum ich das extra erwähne, so ein zwinkerndes Smiley heißt eigentlich, die Aussage ist nicht so ernst ironisch gemeint. Genau, ist eher so ironisch gemeint. Und ich glaube, wahnsinnig viele Leute benutzen diese sogenannten Emojis oder Smileys, wie wir sie nennen. Emoticons, ja, ganz genau. Teilweise recht exzessiv und inflationär, möchte ich mal sagen. Aber die wenigsten sind sich tatsächlich über die genaue Bedeutung der einzelnen Smileys, Emoticons, Emojis, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, im Klaren darüber. Das würde ich ganz gerne mal behandeln, aber ja, gerade fällt mir auf, scheiße, das ist ein viel zu optisches Thema und genau. Das kannst du im Podcast leider nicht transportieren. Tut mir leid, liebe Leute, war eine gute Idee, aber die müssen wir an anderer Stelle behandeln. Möglicherweise machen wir daraus eine Insta-Story. Zum Beispiel, aber ich gebe dir vollkommen recht, also mir geht es auch so, ich meine auf Arbeit oder auch mit Freunden chattet man halt sehr viel und Smileys spielen dann natürlich eine große Rolle und manchmal bin ich auch überfordert, was das jetzt heißt, weil du hast zum Beispiel diese Standard-Smileys, da hast du hunderte Varianten von, ob jetzt nun der Mundwinkel ein bisschen höher oder nicht so hoch. Zeigt der Zähne, zwinkert da, ja, hat also, beide Augen zu. Das ist unglaublich und ja, es wird ja immer mehr Smileys geben. Aber wir schauen mal. Mhm. Und Sarah schreibt übrigens noch, und manche der Witze waren echt gut. Na, wer hätte das gedacht? Wie nur manche. Was soll das? Nun gut, auch diese Meinung müssen wir akzeptieren. Aber es ist schön, dass unter den, es waren schon einige Dutzend Witze, die wir mittlerweile erzählt haben. Und du und René macht das ja schon viel länger. Schön, dass da wenigstens ein paar drunter waren, über die ihr schmunzeln konntet. Dann machen wir also einfach damit weiter. Ja, da können wir irgendwann mal eine am Jahresende eine reine Witzsendung machen mit 500 Witzen hintereinander. Oha. Also entweder wird es ein echter Knaller oder die Hörerzahlen gehen in den Keller. Ja, na gut. Dann müssen wir was richtig stellen, denn wir haben Feedback von Peter bekommen. Das ist richtig. Ja, und er schreibt, Moin, ich höre gerade euren Podcast. René hat fälschlicherweise circa bei 32,29 17. Jahrhundert gesagt. Ich glaube 1707. Das wäre aber dann das 18. Jahrhundert. Und damit hat er recht. Mit einer Quelle für Wikipedia. PS, dann werde ich mal weiterhören. Und das war ein sehr gutes Zeichen an dieser Stelle. Mir war es persönlich wichtig zu wissen, Peter hat da nicht ausgeschaltet mit den Worten, ach du Scheiße, haben sie schon wieder einen Fehler eingebaut. Ja, mir gar keine Ahnung. Nein, er hat wirklich bis zum Ende dann weitergehört. Super, Peter, immer am Ball bleiben. Es sei René verziehen. Es sei dir verziehen, René. Ja. Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit auch so meine Schwierigkeiten. Aber ich habe mir gemerkt, sobald man ein Jahrhundert hat mit 0,1, ist man schon im nächsten. Ganz genau. Ja, aber der Unterschied ist die Jahrtausend-Sache. Da gab es ja andere Regeln. Ne? Also es ist nicht so einfach, aber so kann man sich das merken. 1981 sind halt die 90er, 1991. Die 2000er. So sieht's aus. So. Hoffentlich haben wir es jetzt auch richtig erklärt, nicht, dass wir wieder Feedback kriegen. Nee, haben wir nicht. 1981. Siehst du? Und jetzt ist genau die Situation, jetzt kommst du auch ins Schleudern. Nee, gar nicht. Ich bin mir da auch nicht sicher. Die 80er Jahre sind von 1980 bis 1989. Und das 17. Jahrhundert ist von 1601 bis 1700. Ach, stimmt, wir waren ja bei Jahrhundert, ja. Das muss man wirklich unterscheiden, ob man Jahrhundert, Jahrzehnt, Stefan, Jahrtausend. Es ist ja okay, wenn du mich verwirrst, aber lass doch mal unsere Hörer in Ruhe. Ja, naja. ich glaube, das machen sehr viele falsch und das ist auch sehr menschlich. Ja. Oder? Genau. Ja, geht in Ordnung. Ja, und jetzt hier sind wir jetzt gerade, sehe ich in unseren Notizen, Nadine Engel 78 hat ja schon ihr Feedback gegeben, so ein Bullshit und das war aufgrund eines Instagram-Beitrags von uns, denn wir haben zugleich einen Artikel in der Berliner Woche gefunden, das ist eine lokale Zeitschrift, die einmal die Woche erscheint, eine lokale Zeitung für jeden Bezirk. Und die haben eine Umfrage gemacht, ob man die Mohrenstraße und den U-Bahnhof Mohrenstraße umbenennen sollte. Und das Ergebnis war eigentlich eindeutig, nur 7% haben gesagt, ja natürlich. Und daraufhin hat Nadine Engel kommentiert, so ein Bullshit. Daher das Feedback. Aha, so aha. War das. Ne? Also ich gehe mal davon aus, das bezieht sich halt auf die Frage. Gut, haben wir das auch geklärt. Ja, sehr schön. Und wie gesagt, her mit eurem Feedback und wir freuen uns definitiv. Ja, immer. Du hast ja jetzt Urlaub, hast du gesagt, warst du denn da auch viel unterwegs? In der Tat, meine Freundin hatte Geburtstag, da waren wir... Ja, du auch. Du hattest ja schon etwas länger Geburtstag. Aber wir kommen ja gleich zu deiner Party. Ja, ganz genau, ja, ganz genau. Ja, was habe ich gemacht? Also wie gesagt, wir waren irgendwie verreist. Und ansonsten haben wir nicht, also verreist heißt, wir haben irgendwie Freunde besucht von meiner Freundin. Da sind wir über ihren Geburtstag irgendwie weggefahren, haben uns da mal ausgespannt. Und das war echt Weltklasse. Man hat gar nicht anders formuliert. Ich glaube, die Sache müssen wir mal zurechtschneiden hier. Also zu Corona-Zeiten haben wir beide gemerkt, wir haben irgendwie arbeitsmäßig ein bisschen auf die Tube gedrückt. Mhm. Und dieser kleine Urlaub, es waren irgendwie nur 3 Tage, wo wir mal draußen auf dem Land waren, in der Nähe von Wilhelmshaven, da bei Oldenburg. Da ist man so schnell runtergekommen, das war unglaublich. Entschleunigt. Ja, komplett. Keine Nachrichten gehört. Nichts von Corona gehört. Wenig auf jeden Fall. Also natürlich wurde man irgendwie ein bisschen abgelenkt durch die neue Umgebung. Aber auch so innerlich ist man ganz schnell runtergekommen und wir zehren jetzt noch davon. Das ist vielleicht etwas, was der eine oder andere irgendwie auch nachvollziehen kann, dass diese ganze Corona-Situation irgendwie in mehreren Dimensionen an einem knabbert. Mhm. Und das war echt eine gute Gelegenheit, da mal ein bisschen von allem Abstand zu bekommen. Da haben 3 Tage echt ausgereicht. Aber unser Urlaub dauert ja, wie gesagt, noch an. Und ich hatte das zum Anlass genommen, doch tatsächlich eine kleine Geburtstagsparty zu schmeißen, wenn wir jetzt schon auf das Thema kommen wollen. Können wir gerne machen, also. Und Der Bezug war für mich jetzt zwar ein anderer, aber das ist egal. Also wir haben ja ein paar Themen vorbereitet. Mir ging es jetzt eher darum, halt auch, ja, wie ist so der Alltag im Urlaub, wie ist es vielleicht in anderen Städten, anderen Dörfern, wie wird damit umgegangen mit Corona? Da war es ja sicherlich auch Einkaufen, wie akzeptieren die Leute so das Tragen von Masken und Mund-Nasen-Bedeckung? Hast du da irgendwie Erfahrung? Ja, es ist dort irgendwie entspannter, selbstverständlicher. Mhm. Die Leute sind, ich würde fast sagen, hier in Berlin sind die Leute so gehetzt, auch in ihren Gedanken. Man reflektiert alles viel schneller und das Für und Wider wird viel schneller gegeneinander abgewogen und Emotionen kochen schneller hoch. Und durch dieses Entschleunigte, was ich drüben erlebt habe in Westdeutschland, hatte ich das Gefühl, die Leute gehen wesentlich entspannter auch mit dieser geänderten Situation um. Das war sehr, sehr angenehm, das zu beobachten. Es war also quasi eine Selbstverständlichkeit. Ja, das klingt doch gut. Ja, also ist letztendlich wirklich so. Auch meine Erfahrung, also Berlin ist halt wirklich, ja, eine ziemlich schnelllebige Stadt. Die Leute wollen schnell von A nach B, wollen ihre Erledigung machen und so richtig Entschleunigung. Da muss man schon was für tun in Berlin, glaube ich, ne? Ja. Wenn man das nicht macht, ich glaube, dann, dann kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo man einfach nicht mehr will oder so, ne? Wo vielleicht irgendwas ausartet oder so. Diese Stadt wächst einem schnell über den Kopf. Ja, das stimmt. Und das natürlich, obwohl aktuell natürlich die Lage ist, es sind Ferien, es sind ein paar Touristen da und es ist kein Vergleich mit sonstigen Sommerferien, muss ich ehrlich sagen. Also das muss man ganz klar sagen, die Stadt ist nach wie vor ziemlich leer. Ja, nicht mehr so leer wie zu den Corona- Hauptzeiten, aber es sind schon wieder mehr Menschen da. Ja, das auf jeden Fall. Und Bus und Bahn, ja, es geht eigentlich. Also da, wo ich fahre, ist es recht entspannt, aber ich kenne auch Strecken, wo richtig viel los ist. Ne? Und das wird sich natürlich zum Schuljahresbeginn auch wieder deutlich ändern, gehe ich davon aus. Ja. Ja. Und das Thema Masken ist ja auch in Berlin sehr interessant. man muss ganz ehrlich sagen, wenn man so mit den Öffentlichen fährt oder auch so beim Einkaufen guckt, es gibt viele, die sich dran halten, aber es gibt auch viele, die das überhaupt nicht tolerieren und nicht wahrhaben wollen und dann einfach sich dagegen wehren, was ich ja auch ziemlich krass finde. Ne? Also es gibt ja mittlerweile die Pflicht dazu und im öffentlichen Nahverkehr gibt es ja jetzt auch Strafen und ich habe auch selber erlebt, dass wirklich streng kontrolliert wird. Mhm. Und ja, das finde ich an sich sehr gut. Es ist mittlerweile so, dass die BVG und die Deutsche Bahn, die kontrollieren das selber. Ist jetzt nicht so, dass das Ordnungsamt oder die Polizei da irgendwie kommt, sondern die haben ihre eigenen Kräfte, die da durchgehen und genauso kontrollieren. Ja. Also es sind genau dieselben Kontrolleure, die auch schauen, ob du einen gültigeren Fahrschein irgendwie hast, nehme ich an. Nicht unbedingt. Also ich habe Fahrkartenkontrollen erlebt, wo dann auch ein Hinweis kommt, hier setz mal deine Maske richtig auf oder so. Hm. Und ich habe auch Sicherheitspersonal gesehen, die einfach nur durchgeschlendert sind durch die U-Bahn und halt geguckt haben, ob die Leute ihre Mund-Nasen-Bedeckung nutzen. Ah, verstehe. Na? Aber ich habe noch keine Situation erlebt, wo die halt eskaliert ist oder wo einer gesagt hat, nee, kann's vergessen oder so. Ja, toi, toi, toi. Es hat sich ein sehr seltsamer Status quo irgendwie eingeschlichen. Ja. Wie gesagt, für viele, genau wie du gesagt hast, scheint das mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Aber du hast eben auch so ein paar Totalverweigerer. Genau. Und da stellt sich natürlich die Frage, wissen die irgendwas? Was wir nicht wissen? Ja. Das ist eine interessante Frage. Weil wenn man jetzt auch beobachtet, das werden wir nachher noch mit deiner Party verbinden, also die Zahlen ändern sich ja im Moment und das liegt wahrscheinlich auch daran, weil natürlich wieder viel mehr los ist und ja, wer weiß, wo das hinführt. Kann keiner vorhersagen. Das ist es. Wir sind schon so lange in dieser Pandemie drin und trotzdem hat man immer noch nicht genügend Informationen, um sich irgendwie ein Bild machen zu können. Ich will damit sagen, die Anzahl der Fragen ist nach wie vor wesentlich größer als die Zahl der Antworten. Ja. Du kannst dich unterhalten, mit wem du willst. Jeder hat mittlerweile eine mehr oder weniger gefestigte Meinung dazu und hat für sich irgendwie festgelegt, wie er sich verhalten will. Aber alles beruht immer auf irgendwelchen Annahmen, die alle überhaupt nicht gestützt sind. Wir sind alle Experten. Ja, genau. Das genau von der Seite formuliert habe ich das auch heute irgendwie gelesen. Ich glaube, der Postillon, eine Satire-Website, hat das irgendwie gut formuliert. Ja. Irgendwie Eilmeldung, die Anzahl der Experten in Deutschland, gerade unter der männlichen Bevölkerung, hat seit der Corona-Pandemie irgendwie explosionsartig zugenommen. Ja, immerhin, wir haben jetzt 5 Monate mit Corona intensiv gelebt. Ja. Mal schauen. Ne? Ja. Also es ist, glaube ich, noch lange nicht Schluss. Ja, ich fürchte, so ist es. Dazu fällt mir leider auch nichts Humoriges mehr ein. Zumindest nein. Im Augenblick nicht. Wer weiß, vielleicht nachher im Witzebattle. Lasst euch überraschen. Definitiv, das glaube ich auch. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, so Thema Maskenpflicht. Ich finde es gut, dass es kontrolliert wird. Und im Supermarkt habe ich auch schon Situationen erlebt, wo dann jemand gesagt hat, hier, halt mal hier Abstand und so. Mhm. Hatte René ja auch schon mal berichtet. Oder du warst es, glaube ich, auch, ne? Von so einem Wochenenderlebnis beim Einkaufen. Mhm. Ja, das passiert halt im Alltag. Und natürlich, man denkt vielleicht nicht immer dran, aber dafür hilft man sich ja gegenseitig und weist die Leute halt drauf hin. Ich finde es ganz toll, dass es nach wie vor seitens, also sagen wir es mal so, dass einerseits finde ich es gut, dass das Hausrecht entsprechend verteidigt wird. Das heißt, wenn die BVG zum Beispiel das nicht möchte, dass sie dann eben sagen, du pass auf, irgendwie, du hast hier keinen Mund-Nasen-Schutz, du willst es nicht, dann können wir dich einfach nicht mehr befördern. Bup, raus aus meinem Laden quasi. Genau. Und dass Geschäfteinhaber das eben auch machen, das kann ich auch alles gut nachvollziehen, egal wie man dazu steht, aber das ist eben, der hat eben sein Hausrecht und er kann es eben durchsetzen. Ich finde es aber ganz toll, dass auf der anderen Seite der entsprechende Ton, der dabei angeschlagen wird, nach wie vor immer noch schön zurückhaltend und sachlich ist. Würden Sie nicht? Alles klar, dann verlassen Sie bitte meinen Laden. Also dieses typisch Berlinerische, du kommst hier nicht rein, ohne Maske. Ja, typisch Berliner. Verpiss dich, Junge. Ja. Das habe ich zum Glück irgendwie so noch nicht erlebt und ich hoffe, das bleibt so. Na, ich habe neulich im Bus eine Ansage erlebt und zwar war das die erste Haltestelle und alle sind eingestiegen und dann hat halt der Busfahrer so in seiner nonchalanten Art oder wie man das so schön sagt, meint er so, ja, alle, die jetzt keinen Mund-Nasen-Schutz haben, entweder aufsetzen oder direkt aussteigen. Donnerwetter. Da haben erstmal alle sich umgeguckt, jeder hat jeden angeguckt und inspiziert, ne? Aber ist nichts passiert. Also wir konnten losfahren. Fand ich aber ganz nett und so gehört sich das ja auch. Also letztendlich, wenn die Regeln so sind, hat man sich dran zu halten. Ja. Und wie gesagt, es kostet normalerweise 50 Euro von der BVG, wenn es sozusagen Konflikt gibt und man quasi nicht einsichtig ist, was die Maske angeht. Aha. Und zusätzlich kann man noch 50 bis 500 Euro sozusagen laut, ich denke, das ist das Infektionsschutzgesetz, wo sozusagen diese Corona-Regeln festgelegt sind, die könnten auch noch anfallen. Das ist die Infektionsschutzverordnung. Genau. Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung. Die werden wir nachher auch noch mal etwas genauer auf den Tisch haben. Da kennt sich einer aus. Und zum Vergleich dazu natürlich, Schwarzfahren kostet 60 Euro. Verhältnismäßigkeit der Dinge. Schwarzfahren, Maske nicht tragen, 50 Euro, 60 Euro. Ja, genau so habe ich das auch gedacht am Anfang. Und ich meine, es wird natürlich sehr prominent darauf aufmerksam gemacht, was natürlich auch richtig ist, weil es geht ja um unsere Gesundheit aktuell. Ja, aber wir verfolgen das natürlich gespannt weiter. Da wir uns ja jetzt nur sehen und nicht zusammensitzen, haben wir natürlich keine Maske auf. Dann würde man uns ja auch nicht so gut verstehen. Ich kann meine Maske wieder abnehmen, das ist schön. Mach mal deine Zähne wieder rein. Ne? Ja, coole Sache auf jeden Fall. Aber wir appellieren wirklich daran, haltet euch dran, schützt euch, schützt die anderen. Mund-Nasen-Bedeckung ist wichtig. Und an der Stelle weisen wir nochmal auf die Feedback-Möglichkeit hin. Ihr habt die Möglichkeit, euch hier einzubringen. Ihr merkt, wir werden das eine oder andere Thema hier irgendwie anreißen, gegebenenfalls auch unsere Meinung dazu äußern. Ihr seid angehalten, das auch zu tun, uns gegebenenfalls zu korrigieren. Auf jeden Fall könnt ihr uns gerne eure Meinung zu den angesprochenen Themen mitteilen. Ja, tut das. Na? Ja, ist hier schon nach einer Verschnaufpause oder wollen wir durchziehen? Bisschen noch. Ja, dann ziehen wir durch. Ne? Wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten noch. Dann müssen wir gleich wieder an René denken. Ja, ist genau. René. René, bist du endlich da? René, hey. Nee, ich höre und sehe ihn auch nicht. Komisch. Sehr seltsam. Hat sich auch nicht gemeldet, ich weiß auch nicht warum. Nee, bei mir auch nicht. Aber ich denke, auch für euch, liebe Hörer, das wird sich am Ende alles aufklären. Und wenn nicht, ist auch real. Die halbe Sendung haben wir schon. Die andere Hälfte schaffen wir auch noch. Check. 50% haben wir schon. Genau. Ja, ein paar Aufarbeitungen. Und zwar hatte René ja in der vorletzten Sendung ein paar Hausaufgaben auf. Und in der letzten Sendung waren wir ja so eifrig am Diskutieren und haben so konstruktiv über die Straßenumbenennung gesprochen, dass das Thema natürlich nicht mehr untergekommen ist. Deswegen machen wir es jetzt. Also soweit wir können. Mal. Also ja. Ich meine, das waren hauptsächlich Renés Hausaufgaben. Genau, also ist ja nicht wie früher in der Schule, dass wir irgendwie abschreiben oder so. Wir haben uns halt darauf verlassen, dass René seine Hausaufgaben macht. Aber nun ist er nicht da. Ihr kennt ihn doch. Vielleicht, René und Hausaufgaben. Ja, er ist bestimmt deswegen nicht da, weil er die Hausaufgaben vergessen hat. Also ich habe das in der Schule tatsächlich schon das eine oder andere Mal damals gebracht. Ich bin extra nicht zur Schule gegangen, weil ich meine Hausaufgaben nicht hatte. Kann man sich das vorstellen? Ist das verrückt? Naja. Irre. Und ich würde es heute genauso wieder machen. Ja, genau. Ja, nur du hast ja keine Hausaufgaben auf. Nee, Gott sei Dank. Und ich möchte auch, dass es so bleibt. Ich hasse Hausaufgaben. Das hat sich seit damals nicht geändert. Nee, war früher schon ätzend, heute auch. Ja. Okay, was haben wir denn auf dem Plan? Ja, wir haben ja das Thema noch Hygienehaken als Schlüsselanhänger. Wir hatten mal über den Hygienehaken gesprochen. Genau, was ist das denn schon wieder? Der Hygienehaken hängt auch mit Corona zusammen und das ist quasi ein Hilfsmittel, um bestimmte Flächen, Türklinken, was auch immer, Haken oder so, nicht zu berühren, sondern quasi mit einem Hygienehaken zu arbeiten. Also den man quasi sich eine dritte oder eine Ersatzhand, um nicht selber irgendetwas berühren zu müssen. Ganz genau, um einem Infektionsrisiko auszuweichen. Sozusagen. Ne? Und das Thema hatten wir in einer der vergangenen Folgen und neulich fiel dann das Stichwort Hygienehaken als Schlüsselanhänger. Also auch sehr praktisch, sodass man es immer dabei hat. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich habe mal geguckt. Also man kann auch sagen, es ist ein hygienisches Multitool. Das ist ja auch schon mal sehr interessant, weil da sind natürlich noch mehr Funktionen drin. Ne? Und für den Schlüsselbund kostet es aktuell so 5 bis 10 €. Das geht ja noch. Und, genau, und wir hatten damals geguckt und da waren die Preise noch ein bisschen höher. Also merkt man halt so, der Hype ist vielleicht ein bisschen verfallen oder mittlerweile gibt es genug davon, dass sie halt massentauglich sind. Ja. Eure Erfahrungen mit dem Hygienehaken im Alltag. Habt ihr einen Hygienehaken schon mal eingesetzt? Ja. Sehr interessantes Hilfsmittel. Der nächste Punkt ist auch sehr interessant, Marc. Welcher ist das? Unterdruckblasen. Das ist natürlich interessant, aber hat das etwas mit dem Podcast zu tun? Keine Ahnung. Das war Renés Hausaufgabe und wir können ehrlich gesagt gerade nichts dazu sagen. Wir klären das auf in einer der nächsten Folgen, wenn René hoffentlich wieder dabei ist. Genau, ansonsten müssen wir leider bis zum Sankt-Nimmerleins prokrastinieren. Naja, dazu wird es nicht kommen. Dazu wird es nicht kommen. Aber ein Punkt müssen wir noch aufarbeiten und da haben wir ein bisschen recherchiert, weil es ein total spannendes und leider auch ein bisschen trauriges Thema ist, die Himmelslaterne. Da hatten wir in unserem Halbjahresrückblick 2020 ja von berichtet. Und wir wollten halt noch ein paar Details dazu ermitteln. Denn es gab ja Anfang des Jahres im Affenhaus, im Zoo von Krefeld eine große Tragödie. 21 Affen, Flughunde und Vögel sind dabei ums Leben gekommen. Und bei einem Brand, der von 3 Frauen verursacht wurde, trotzdem die Himmelslaternen in Deutschland verboten sind. Okay, nur noch der Vollständigkeit halber. Eine Himmelslaterne ist ein zylindrischer Lampion, in dem unten quasi so etwas wie ein Teelicht irgendwie montiert wird. Und das Teelicht zündet man an, dadurch wird die Luft da drin irgendwie erwärmt und das Ding steigt in die Höhe. Und wie es eben immer so ist mit so einem Heißluftballons, sie werden allein durch den Wind gesteuert und man weiß nicht, wo das Zeug irgendwie landet, wo es wieder runterkommt. Und wenn wir an ein Teelicht denken, dann wissen wir, aha, das ist ein offenes Feuer. Das ganz kann genau natürlich dann Brände verursachen. Ja, also absolute Leichtbauweise sozusagen. Und weißt du eigentlich, seit wann es die Dinger gibt? Nein. Also vor fast 2000 Jahren wurden die quasi in China schon eingesetzt vom Militärführer Kong Ming, falls dir der was sagt. Der ist mir noch kein Begriff. Und das war damals als Kommunikationsmittel im Einsatz. Ah, verstehe. Man hat ja noch kein WhatsApp. Naja, okay, also ich denke da gerade an eine Parallele irgendwie zu den Indianern, denen man ja so nachsagte, dass sie irgendwie mit Rauch irgendwie Zeichen gegeben haben. Ja, genau. Aber da waren die Chinesen offensichtlich etwas fortschrittlicher, weil diese Lampions kann man auch wunderbar in der Nacht sehen. Mhm. Und diese Himmelslaternen sind damit natürlich auch der älteste Heißluftballon der Welt. Diese Chinesen. Ja. Sehr erfinderisch, ja, ne? Coole Nummer. Und heutzutage ist es so, in asiatischen Ländern sind die nach wie vor erlaubt und werden ganz besonders zum chinesischen Neujahrsfest eingesetzt. Ja. Und in Touristenstränden oder bei Touristenattraktionen, also werden die auch verkauft das ganze Jahr. Ne? Also Vorsicht, wenn ihr irgendwie im Urlaub seid, euch sowas holen wollt, in Deutschland sind die verboten. Und Anfang der 2000er Jahre gab es erst diesen Wechsel, dass sie immer mehr nach Europa kam. Vorher kannte man die hier gar nicht. Ja. Und das war ein richtiger Hype. Die wurden extrem gut verkauft, ne? Aber die wurden schon schnell in Deutschland, Österreich und zum Beispiel auch in Liechtenstein schnell verboten, weil die halt ziemlich gefährlich sind. Ne? Ja. Die sind natürlich überall gefährlich. In Asien hat man sie jetzt irgendwie noch weiter am Markt. Ich habe so rausgehört, ist so eine kulturelle Geschichte, sagen wir einfach mal so. Ja, definitiv. Das ist so ein Tradition. Bisschen wie bei uns mit den Feuerwerkskörpern. Machen wir uns nichts vor. Im Prinzip sind die ganzen Feuerwerkskörper, die du hier über so kaufen kannst. Die sind auch nicht ungefährlich. Im Discounter, genau. Die sind alles andere als ungefährlich. Und eben aufgrund unseres kulturellen Hintergrundes erlauben wir das weiterhin. Aber gut, dazu gibt es ja auch noch eine Diskussion in der Bevölkerung für und wieder Verkauf genau. von Feuerwerksmitteln an Normalsterbliche. Ja. Definitiv. Und nochmal kurz auf die Gefahren einzugehen. Also Marc hat ja schon gesagt, also die können theoretisch kilometerweit fliegen. Der Wind spielt eine ganz große Rolle, überhaupt nicht planbar. Und die Himmelslaternen sinken erst zu Boden, wenn der Brandsatz erloschen ist, sozusagen. Na? Dann sinken die zu Boden, aber das heißt nicht, dass da die Gefahr schon vorbei ist. Denn die Brandgefahr besteht gerade in trockenen Perioden. Also wenn es lange nicht geregnet hat und es landet zum Beispiel irgendwo im Wald, absolut gefährlich, ein Funken reicht. Ne? Und ja, also Bäume, Gebäude, Wälder, alles davon betroffen. Und die Historie zeigt, dass es schon wieder tragische Ereignisse gab, ja. die durch Himmelslaternen ausgelöst wurden. Schade, schade, schade. Ja. Weil es sieht echt toll aus, dieses Zeug. Ich erinnere mich irgendwie, ich habe das auch mal in einem Zeichentrickfilm gesehen und zwar... Rapunzel, neu verföhnt. Das ist ein Disney-Schmonzette. Ist ja recht aktuell, glaube ich sogar. Ne? Also nicht so alt. Oder? Nicht so alt. Geben wir ihm ein paar Jährchen. Ja. Und da waren die Dinger irgendwie auch zu Dutzenden, um nicht zu sagen Hunderten, wurden die da irgendwie eingesetzt. Mhm. Und aber auch im realen Leben sieht das ganze Zeug sehr eindrucksvoll aus. Auf jeden Fall, fürs Auge ist es was, ne? Mhm. Und ja, ich habe hier bei den Beispielen, dass man mal eine Hausnummer hat, Hochzeitsgesellschaft in Hessen, Schaden von 300.000 Euro. Alter. 2009, ne? Mhm. Ebenfalls 2009, Steganlage von einem Yachthafen am Rhein, Hochzeitsfeier auch. Die Brautmutter hat die Dinger gekauft und das Oberlandesgericht hat gesagt, dafür haftet die Mutter ganz alleine. Eieieiei. Ja. Also, ja, in Siegen gab es sogar den Vorfall, dass ein 10-Jähriger durch den Brand gestorben ist, den eine Himmelslaterne verursacht hat. Ui. Also ziemlich, ziemlich bitter und deshalb eigentlich ganz gut, dass es verboten ist, aus meiner Sicht. Kommen wir nun zu etwas. Auch wenn es schade ist, wenn es gut aussieht. Ja, ja, ganz genau. Ich wollte auch gerade sagen, also jetzt hast du mir die Sache komplett vergällt. Ich werde mir das nur noch in Filmen angucken. Oder so. Oder bei YouTube. Vielleicht gibt es schöne Videos von Himmelslaternen. Genau. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu etwas Erfreulicherem. Ja, du hattest Mucke. Mich vorhin gefragt, ob ich denn wohl schon mal eine Pause vertragen könnte. Ich glaube, jetzt ist es soweit, um sich etwas zu erholen. Sehr gerne. Wie immer, liebe Leute, oder wie häufiger, haben wir für die Pause wieder eine Musik, die wir euch einspielen werden. Heute habe ich mir dafür etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar bin ich ein Kind der 80er unter anderem, also Baujahr 1970. Und ich habe in den 80er Jahren sehr gerne irgendwie Computerspiele gespielt an den sogenannten Homecomputern. Vielleicht ist dem einen oder anderen der Commodore 64 oder der Amiga, Amiga 500 oder Atari ST oder Atari X, was es da alles gab. Vielleicht ist dem einen oder anderen das ein Begriff. Und diese Spiele zeichneten sich auch dadurch aus, dass es eben Hintergrundmusiken gab. Und einige dieser Hintergrundmusiken haben es zu einem echten Evergreen-Status gebracht. Fans dieses Genres, sage ich mal, hören die Sachen nicht nur bis heute, sondern es gibt tatsächlich Leute, die nach wie vor solche sogenannten Chiptunes produzieren. Und da habe ich mal einen rausgesucht. Und um euch jetzt aber nicht komplett irgendwie zu verwirren und zu verschrecken mit diesen vielleicht etwas ungewohnten Klängen dieser 8-Bit-Homecomputer von damals, habe ich Remixe rausgesucht. Dem einen oder anderen sagt vielleicht das Spiel Whizball aus den 80er Jahren für den Commodore 64 etwas. Und dort hat Martin Galway den Score dazu geschrieben, die Spielemusik und unter anderem auch die Highscore-Musik. Und von der gibt es einen Remix, der ist von L-Man und den könnt ihr euch jetzt mal anhören. Und danach sage ich euch gegebenenfalls noch ein bisschen was zu diesen Chiptunes, was es eigentlich damit auf sich hat und wie das Ganze funktioniert. Jetzt würde ich erstmal sagen, viel Spaß mit L-Man und Whizball Highscore. Gute Unterhaltung. Ja, schöne Musik. Hast du super rausgesucht, Marc, finde ich. Ja, also, freut mich. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen gefällt. Ist ja, wie gesagt, nicht so gerade Mainstream. Aber ich fand die jetzt recht entspannt. Und als du das vorhin vor der Pause erzählt hast, ging mir so die Tetris-Musik noch durch den Kopf. Ein hervorragendes Beispiel für einen Chiptune, gerade für den C64. Da ist die Tetris-Musik ziemlich lang. Irgendwie so ging die. Naja, wer weiß, vielleicht thematisieren wir das nochmal. Also mir persönlich, also ist das, also ich stehe da sehr drauf. Ich könnte da stundenlang drüber berichten. Aber wie gesagt, ich will euch damit auch nicht langweilen. Nein, wir berichten jetzt über was anderes, nämlich über unsere mega geile Corona-Party, hätte ich fast gesagt. Nee, unsere Party vom Wochenende. Also ein Geburtstagszusammensein. Du hast ja mit einem Bekannten oder mit einem deiner besten Kumpels, hast du ja gemeinsam 100 Jahre gefeiert. Also ihr seid, ich habe gehört, du bist 60 geworden und er 40, so hat er mir das erzählt. Ach, oder Stefan, war es eine Fehlinformation? Glück, dass wir uns nur selten in Persona sehen. Sonst müsste 50, ich dich 50. Schon wieder würgen. 50-50, beide sind 50 geworden und so Marc, man sieht es dir nicht an. Wenn man es nicht weiß, ne? Vielen Dank. Genau, so eine Komplimente mache ich eigentlich nur bei Frauen, kann ich dir dazu sagen. Donnerwetter. Genau. Ja, also ein nettes Beisammensein bei dir in der Nähe, beziehungsweise war das in Buko, soweit ich das auf dem Schirm gehabt habe. Ja, können wir ruhig sagen, es war im Café 7, die bieten sowas sehr extra schön dafür an. Mhm. Die haben da so einen ausgewiesenen Partyraum für. Also eigentlich ist das eine etwas größere Location. Die haben unten einen großen Schankraum, sage ich mal. Dahinter haben sie einen Biergarten und im ersten Stock haben sie nochmal einen separaten, abgetrennten Partyraum für bis zu 65 Leute. Und den haben ich und mein Freund angemietet, um unsere Geburtstage gebührend nachzufeiern. Als wir das geplant haben, war von Corona noch nichts zu sehen oder zu hören. Und ursprünglich wollten wir auch noch ein paar Leute mehr irgendwie einladen. Dann haben wir aber gemerkt, ach, naja, der obere Raum, der geht eben nur bis 65. Also müssen wir ein paar Leute von der Liste streichen. Da hast du ja noch 15 Jahre. Ah nee, das war anders gemeint, okay. Genau. Und dann waren wir irgendwie übereingekommen, du pass auf, wir beschränken uns so auf 50. Das müsste irgendwie ganz gut funktionieren. Mhm. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Corona kam, die Pandemie war da. Und dann wussten wir natürlich auch nicht genau, wie wir irgendwie mit der ganzen Sache umgehen. Also im Laufe der Zeit hat sich dann natürlich herausgestellt, dass der eine oder andere abgesagt hatte, weil er das nicht mit sich, seinem Gewissen, seiner Umwelt irgendwie vereinbaren konnte, ganz genau. Und wollte da ganz vernünftig sein und hat dann gesagt, nee, ich werde eben da nicht dran partizipieren. Immerhin waren wir trotzdem noch 40 und das... Es war wirklich eine nette Sause, kann man nicht anders sagen. Muss ich sagen, ja. Aber jetzt haben wir viele, viele Sachen, über die wir da sprechen müssen. Nämlich erstens, es war lange Zeit unklar, ob das überhaupt würde stattfinden können. Ich habe dort die Verantwortung abgewälzt auf den Veranstalter, auf das Café 7, habe dort mehrmals mit denen telefoniert und immer gefragt, Leute, wie sieht denn das aus? Ich meine, ich habe hier eine Anzahlung geleistet, das zu mieten, das ist auch nicht wirklich preiswert. Und ich weiß, dass je näher der Termin rückt und ich dann noch absagen möchte, es ist wie mit einer Reise, wenn man da zurücktreten möchte und man hat keine Reiserücktrittsversicherung, okay, das ist auch Äpfel mit Birnen verglichen, aber ohne diese Reiserücktrittsversicherung würde ich eben auf den Kosten sitzen bleiben. Und bei diesem Café ist es eben so, je näher der Termin rückt, desto mehr des ursprünglich avisierten Betrages musst du tatsächlich entrichten. Kriegst dann also irgendwie nur noch, wenn es eine Woche vorher ist, kriegst du nur noch 10% wieder. Wenn es zwei Wochen vorher ist, kriegst du noch 20% wieder. Ist irgendwie so gestaffelt. Und dann saßen wir so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Aber die haben uns immer wieder versichert, nö, so seitens der Regierung geht das alles in Ordnung. Da kann man, wie gesagt, die bereits zitierte SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung, wo wir euch noch einen Link für zur Verfügung stellen werden, erreicht ihr über die Website von berlin.de unter Corona. Jedenfalls, laut Gesetzgeber wäre das alles in Ordnung und man könne das machen und es wären auch nicht so viele Leute und die Angestellten würden irgendwie auch Masken tragen. Und jetzt kommt der erste Knaller. Das ist ja im Prinzip eine Privatparty. Und wenn wir da oben in dem abgetrennten Raum wären, dann wäre das ja so, als ob wir das bei uns zu Hause feiern würden. Und wir könnten da eigentlich machen, was wir lustig sind. Und da kommt auch keiner und kontrolliert irgendwas. Ja, außer die Polizei, wenn die Musik zu laut ist. Ganz genau. Ja, aber ich muss dir zustimmen, nochmal zu deinen einleitenden Worten. Also ich habe auch lange überlegt, wir können ja auch offen darüber reden. Natürlich. Auch deine Freundin hat ja auch überlegt, ne? Es ist halt immer so ein Hin und Her gewesen. Die Regeln wurden in den letzten Wochen immer mehr gelockert. Und die Infektionszahlen steigen natürlich und man hat in Medien natürlich vernommen, dass vermehrt auch genau auf solchen Events, wo irgendwie Leute im Restaurant waren, in Gruppen und im Café, dass dort Infektionen entstanden sind. Und da denkt man schon drüber nach. Aber jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass ich da war. Das war wirklich sehr schön, was ihr da gemacht habt. Und fast eine Woche später habe ich noch kein Corona. Zum Glück. Ganz genau, es sind exakt oder ich fünf, weiß es nicht, ob es ich sind sag. Exakt fünf Tage vergangen. Man sagt immer so ein bis vier Tage, dann würden so die ersten Symptome irgendwie erscheinen. Auf Holz klopfen, wir sind natürlich alle ganz froh, dass das alles glimpflich verlaufen ist. Das hätte auch anders ablaufen können. Vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass wir einiges falsch gemacht haben. Wenn man jetzt so ein bisschen nach den Buchstaben des Gesetzes geht. Ja, wobei ich aber sagen muss, also das passiert natürlich automatisch. Ich muss auch sagen, klar, in der einen oder anderen Situation war man vielleicht auch, was den Sicherheitsabstand angeht, nicht konform. Aber man hat schon größtenteils aufgepasst. Klar, dass man automatisch irgendwie einmal die Hand schüttelt oder so, das macht man vielleicht im Affekt und denkt nicht immer drüber nach. Und das Problem bei solchen Partys ist ja, wenn der Alkohol dann einen gewissen Pegel erreicht, dann wird man natürlich viel undisziplinierter. Ne? Was? Stefan, sowas habe ich ja noch nie gehört. Alkohol, der die Leute enthemmt? Das muss ja ein dolles Zeug sein. Ich bin ja nicht so der Alkoholtrinker, also der war trotzdem lecker. Aber nein. Ich trinke ja nicht so Alkohol, aber lecker fand ich schon. Die Location war, glaube ich, auch ganz gut geeignet. Die war recht groß. Man hat sich so ein bisschen verteilen können. Ne? Es hat sich ja auch so ein bisschen viel. Eine Gruppe hat sich an der frischen Luft aufgehalten. Das waren vermehrt die Raucher. Das bleibt ja nicht aus. Genau, das ist ja immer so. Irgendwas ist ja immer. Und die anderen waren halt im Raum und auch das Essen, das war super und hat auch super geklappt, ohne großes Gedränge oder so. Und die Leute waren da schon sehr vorsichtig und diszipliniert. Also da habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl gehabt, auf jeden Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, an der Stelle ein Lob an meine Gäste. Die haben sich mal von kleinen Ausrutschern abgesehen, wie zum Beispiel, oh, ich habe dich ja ewig nicht gesehen, mindestens Knutsch. Seit Corona angefangen hat. Komm mal her, ich lass mich mal kurz in den Arm nehmen. Das und da die kleine Partymaus, also die war Halle, ich sag dir, also Marc, ich weiß gar nicht. Was denn? Ist ja unglaublich, was da passiert ist alles. Na, jedenfalls so eine Umarmung mit 1,50 Meter Abstand, wisst ihr aus eigener Erfahrung. Schlecht möglich, ja. Funktioniert nicht immer unfallfrei. Ja. Man muss aber auch sagen, großes Lob auch an die Betreiber sozusagen, ne? Also ich habe halt auch selber die Erfahrung gemacht, so wenn man jetzt im Restaurant ist, die sehen das alles ziemlich locker teilweise manchmal. Aber die haben wirklich, wie du schon gesagt hast, Mundschutz getragen, haben aufgepasst und waren auch super nett. Also man konnte sich super mit denen unterhalten und da hat man sich durchaus sehr wohl gefühlt. Ja. Na? Ich will doch trotzdem noch mal auf die Fehler ganz kurz eingehen. Ja, gerne. Das soll uns nämlich alle daran erinnern, dass es bestimmte Sachen gibt, die wir laut SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung eigentlich beachten sollen. Also was wir alles falsch gemacht haben auf der Party ist Paragraph 1 grundsätzliche Pflichten. Bei Kontakten zu anderen Menschen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das ist auf der Tanzfläche und bei Umarmungen nicht immer möglich. Das haben wir nicht an diesem Abend geschafft. Aber es gibt ja ein Aber. Ja, und zwar? Wenn das nicht möglich ist, dann? Dann? Mund-Nasen-Schutz. Ja, Genau, dazu komme ich noch. Das ist nämlich erst Paragraph 4. Wir waren erst bei Paragraph 1, Mensch. Ja, tut mir leid, dann erzähl mal. Okay, Paragraph 3, Anwesenheitsdokumentation. Mhm. Da wurden wir seitens des Veranstalters nicht darauf hingewiesen, dass wir dort eine entsprechende Dokumentationspflicht erfüllen müssten. In Gesetzestext heißt es, für Veranstaltungen im privaten oder familiären Bereich gilt die Pflicht zum Führen einer Anwesenheitsdokumentation bei mehr als 20 gleichzeitig anwesenden Personen. Und wir waren 40. Aber da muss ich auch wieder aber sagen. Es ist für mich ein Unterschied, wenn ich eine Geburtstagsparty irgendwo im Restaurant oder im Café mache und Leute einlade und dann nicht weiß, wer kommt oder so. Aber ich glaube, in deinem Fall wissen wir ja ganz genau, wer da war. Da musst du natürlich dann deine Hand für ins Feuer legen. Das ist genau der Punkt. Ich hätte mich selbst eigentlich diesbezüglich absichern müssen, indem ich selbst als Privatperson eine entsprechende Dokumentation irgendwie führe. Also gesetzt den Fall, da wäre jetzt irgendwas passieren und irgendeiner würde jetzt Corona haben, muss ich selbst nachvollziehen können, verlässlich, wer ist nun tatsächlich alles da gewesen. Ich habe mit einem guten Freund zusammen gefeiert, sehr guten Freund, aber der hat den einen oder anderen eingeladen, den ich gar nicht so gut kenne. Da ist vielleicht mal ein Name gefallen, vielleicht habe ich die Hälfte der Namen auch schon wieder vergessen. Da war auch Alkohol im Spiel, haben wir gesagt. Und zumindest weiß ich nicht, wo die Leute wohnen. Ja. Sind für mich dann also nicht greifbar. Aber ich habe es auch nur der Vollständigkeit halber mal erwähnt. Ich denke, ihr seid sensibilisiert. Kommen wir nur zu Paragraph 4, ist auch der letzte auf meiner Liste, Mund-Nasen-Bedeckung. Dort heißt es, in Gaststätten von Personal mit Gästekontakt und von, also bei Gästen, soweit sie nicht auf ihrem Sitzplatz sich aufhalten. Also, wenn du als Gast irgendwo in der Gaststätte bist, dann sollst du eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, solange du nicht irgendwo sitzt und, was ich, präpelst, berlinerisch für was essen. Mhm. Und da haben wir uns natürlich auch nicht dran gehalten. Gerade im Zusammenspiel mit komm, lass mal anstoßen oder ich dich gar lange nicht gesehen, lass dich mal herzen. Ja, naja, wobei, okay. Ich glaube, das ist so ein Paragraph. Also du hattest ja vorhin das Beispiel genannt, die Party hätte genauso bei dir im Partykeller stattfinden können mit denselben Leuten. Das macht ja letztendlich keinen Unterschied und da hättest du das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und meine eigene Erfahrung ist, ich habe in Restaurants oder in Cafés, wo ich war seit Corona, habe ich nie einen Mundschutz aufgehabt. Ich habe den immer dabei, aber meistens nicht genutzt, weil man geht rein, geht zu seinem Tisch und dann sitzt man da. Ja, aber also ehrlich gesagt, da bin ich ein bisschen nachsichtiger. Also ich mache das schon tatsächlich so, dass wenn ich irgendwo reinkomme, egal ob es ein Geschäft ist oder ein Restaurant oder sonst irgendwas, ich trage immer dann den Mundschutz, den setze ich sofort auf, wenn ich von draußen irgendwo reinkomme. Und erst am Platz wird er abgenommen. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendwie mal zur Toilette muss, dann setze ich den noch wieder auf. Das habe ich mir schon antrainiert. Kann ich auch nur empfehlen. Wobei ich das natürlich auch immer so sehe, zum Beispiel auch, wenn ich im Bus fahre und da bin ich irgendwie allein oder zu zweit und wir haben genug Abstand, dann ziehe ich mir den auch mal runter. Also ich achte eher darauf, wenn viele Menschen unterwegs sind, dann trage ich natürlich den Mundschutz. Aber wenn ich halt merke, okay, da ist jetzt links und rechts keiner weit und breit, dann bin ich da natürlich auch ein bisschen toleranter auf jeden Fall. Verstehe. Ja. Die Zeit ist schon etwas fortgeschritten. Ich würde aber trotzdem ganz gerne nochmal eine Brücke schlagen von den legalen Partys im privaten Rahmen, von dem wir gerade gesprochen haben, zu den illegalen Partys im öffentlichen Raum, die momentan in aller Munde sind. Vielleicht finden wir die eine oder andere Gemeinsamkeit, das eine oder andere Fragwürdige. Fragwürdig finde ich jetzt schon, dass es zwar Auflagen gibt irgendwie vom Gesetzgeber, aber wie gesagt, im Privaten macht jeder, was da lustig ist. Und wenn jemand der Meinung ist, er müsste irgendwie 200 Leute irgendwie zu seinem Geburtstag einladen, dann macht er das einfach. Und da fragt auch keiner danach irgendwie, wenn danach irgendwo ein Corona-Hotspot entstanden ist, ja. Man muss sich oder man darf sich aber nicht erwischen lassen, ne? Wenn jetzt, stell dir vor, dein Nachbar hört ganz laute Musik und du hörst, oh, da ist ja hier eine halbe Schule oder irgendwie ein halbes Dorf in der Wohnung, dann wirst du vermutlich auch erstmal dort klopfen und klingeln und dann die Polizei rufen möglicherweise. Ja, wegen des Lärms, aber nicht wegen der Leute. Genau. Also das meine ich ja. Wenn man sich halt auffällig verhält, dann kommt das sowieso raus. Ja. Wollen wir noch mal kurz über die illegalen Partys sprechen und was wir davon halten? Das können halten? Wir tun. Ich habe dann auch noch einen Tipp für alle. Und zwar? Das betrifft auch deine Feier, weil ich schütze mich ja. Und ich habe mir öfter auf deiner Geburtstagsfeier, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, meine Hände desinfiziert. Ich habe ein Handdesinfektionsmittel dabei gehabt und habe das öfter benutzt. Ja. Ne? Also das auf jeden Fall eine klare Empfehlung, gerade wenn man mit vielen Menschen zu tun hat. Ja, sich nicht darauf verlassen, dass sowas rumsteht, vom Veranstalter irgendwie zur Verfügung gestellt wird, sondern selbst dafür sorgen. Das gibt es ja in ganz genau. Kleinen, handlichen, handtäschchen-tauglichen Größen. Ja. Kann ich nur unterschreiben. Gut, dann kommen wir mal zu diesen, ja, zu den ultimativen Schlagzeilen der letzten Wochen, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann, ganz ehrlich. Ja, es ist noch die Frage, ob man da den Kopf schütteln muss, ob man das kann, ob man da nicht mehr Verständnis für haben sollte. Meine Meinung. Also das könnten wir auch noch kontrovers diskutieren. Ja, aber nicht heute. Anders sagen wir es mal so, pass auf, wir können die Sache relativ schnell abhandeln. Also, der erste große Aufhänger, glaube ich, war die Bootsparty mit 3000 Leuten in 400 Booten vor dem Urban-Krankenhaus in Berlin. Ja. Wo man schon gesagt hat, Mensch, hier die ganzen Feierwürde, diese Partyvolk, die denken ja nur ans Party machen und die sind sich überhaupt nicht der Gefahren bewusst und was soll denn das? Ja, okay, gut. Also daran erinnern wir uns noch und wie Stefan schon sagte, in den vergangenen Wochen ist immer wieder von illegalen Partys, gerade in Parks, gerade zu nächtlicher Stunde irgendwie zu hören und zu lesen gewesen. Dort hält sich natürlich kaum jemand an die Abstandsregeln. Seit Wochen muss die Polizei ausrücken und diese Sachen wieder auflösen. Hotspots, wenn man dann den Begriff dort verwenden darf, waren meiner Meinung nach die Hasenheide hier in Neukölln und der Volkspark Friedrichsrhein. Und dort hat zum Beispiel die Morgenpost mal geschrieben, da waren 1200 Leute irgendwie, die sich da illegal getroffen haben. Die Berliner Zeitung sprach sogar von 5000 Leuten. Und interessanterweise habe ich gerade in der Presse nicht nur negative Sachen dazu gehört. Also man hat dort nicht nur den Zeigefinger erhoben und gesagt, die Leute sind so verantwortungslos. Natürlich ist das doch eine Aufforderung für das Virus. Komm hierher, steck uns alle an. Wenn so viele Leute sich zusammenrotten, dann ist die Gefahr der Ansteckung natürlich wesentlich größer. Das zum einen. Aber auf der anderen Seite habe ich eine interessante Stimme dazu gelesen. Die würde ich ganz gerne mal zitieren. Und zwar heißt es dort, Clubs waren zu Beginn der Pandemie Hotspots. Bei Open-Air-Veranstaltungen scheint die Lage aber eine andere zu sein. Weder der 1. Mai noch die viel gescholtene Bootsdemonstration auf dem Landwehrkanal oder die Black Lives Matter-Demo mit mehr als 15.000 Teilnehmern zogen größere, nachvollziehbare Infektionsketten in der Stadt nach sich. So nach dem Motto, Leute, wenn das alles irgendwie unter freiem Himmel passiert, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Ja, also hätten wir eine Geburtstagsparty im Grünen machen müssen. Hätten wir auch gerne gemacht. Nur leider haben wir die entsprechende Location irgendwie nicht gefunden. Hm. Das hatte ja monatelangen Vorlauf. Aber ja, genau das. Das ist ein sehr interessantes Zitat. Und nochmal, um auf die Bootsdemo zurückzukommen. Hm? Da ging es ja darum, das war eine Demo, dass die Clubs wieder öffnen, ne? Und meine Reaktion war, als ich das gesehen habe, ja, seid ihr bescheuert, ihr wundert euch, dass eure Clubs zu bleiben, wenn ihr sozusagen so demonstriert, ne? Ohne Abstand, ohne alles. Ja, und das natürlich auch noch vom Krankenhaus, das war ja noch ironischer sozusagen. Allerdings, das war ein Knaller. Aber natürlich, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, da ist schon ein bisschen was dran, ne? Also das ist ja auch die Angst, die viele Leute haben, gerade geschlossene Räume, dass die eine große Gefahr in Sachen Corona darstellen, ja. Ja, es war noch was Interessantes in Richtung Pro, also Befürwortung dieser Open-Air-Partys, weil, wer ist denn dieses immer vielbeschworene Feiervolk? Das sind Leute, die, was weiß ich, hierher gekommen sind, um zu studieren, die irgendwie keine großen Wurzeln hier haben, also keine großen Freunde und Bekannten, für die, das sind eher so urbane Menschen, deren Wohnzimmer ist dann eben, was weiß ich, eher das Spreeufer, die treffen sich in Clubs oder auf Partys irgendwie mit ihren Leuten, dort haben sie ihre sozialen Kontakte, sie leben vielleicht in der WG, haben nichts, wo sie sich zurückziehen können und wochenlang einsperren können, und diesen Leuten fällt es natürlich dann umso schwerer, diesen Auflagen des Senats irgendwie nachzukommen, und man müsste für die ein bisschen mehr Verständnis haben, habe ich gelesen, und der Senat ist, was das angeht, einfach relativ konzeptionslos, und man könnte diesen illegalen Partys einfach viel leichter einen Riegel vorschieben, wenn man dort ein entsprechendes Konzept erarbeiten würde und den Leuten einen Raum geben würde, wo sie sich eben wieder treffen könnten, wo man soziale Kontakte eben auch mit diesem Party-Hintergrund ermöglichen würde. Also das ist ja genau auch das Thema, was jetzt so ein bisschen auch immer aktueller wird. Die Clubbetreiber versuchen jetzt sozusagen mit den Bezirken Lösungen zu finden, auf Freiflächen halt Partys machen zu können oder halt in die Außenbezirke zu gehen, wo nicht so viel bebaut ist. Und das finde ich an sich einen ganz coolen Ansatz. Also man muss natürlich auch dazu sagen, der negative Effekt könnte sein, schau dir an, wie die Hasenheide danach aussah, das wäre natürlich ein bisschen, ja, muss man natürlich auch sagen, dass sie natürlich entsprechend dann auch so hinterlassen werden müssen, wie sie vorgefunden wurden. Das ist selbstverständlich. Das aus meiner Sicht. Ja, das sag ich. Aber genau. Wir wissen beide, was gemeint ist. Genau. Ne? Aber von der Idee her finde ich super, weil ich habe auch einen Kollegen, der regelmäßig in Clubs gegangen ist, und der vermisst das tierisch. Das kann ich durchaus nachempfinden. Meine Clubzeit ist zwar auch schon ein bisschen vorbei, zumindest das regelmäßige Clubgehen, aber das waren ein paar wilde Zeiten damals. Ja, heute bist du ja zahm. Sag das nochmal. Genau. Ja, super, super spannend auf jeden Fall. Und vielleicht kann man abschließend zu dem Thema noch sagen, dass ja große Veranstaltungen aktuell sozusagen verboten sind bis Ende Oktober in ganz Deutschland. Ne? Mhm. Die Frage ist natürlich, was ist eine Großveranstaltung? Dazu gibt es auch bestimmt Zahlen. Genau, es gibt Teilnehmergrenzen, und zwar betrifft es Messen, Tagungen, gewerbliche Freizeitangebote im Innenbereich. Also da haben wir auch wieder das Thema geschlossene Räume oder nicht. Mhm. Und bis 1. Oktober wird das Ganze schrittweise erhöht auf 1.000. Und draußen, also im Freien, darf man aktuell schon bis 1.000 Menschen sozusagen dürfen sich versammeln, und das wird dann noch bis 5.000 Menschen und darüber dann gehen. Und diese Obergrenzen gelten auch, jetzt kommt's, für private und familiären Veranstaltungen. Mhm. Also auch für uns. Wir hätten noch ein paar Leute einladen können. Eieieiei. Aber ich glaube, das war gut so, wie es war. Ne? Ja. Für diesmal war es okay. Für nächstes Jahr will ich was Größeres. Was viel Größeres. Mein Gott, der 51. ist so wichtig als Geburtstag. Kommen wir zum nächsten. Ja, genau. Unbedingt. Ja, ich, irgendwie, weißt du, ganz ehrlich, Marc, so schön es mit dir ist, aber jetzt steht eigentlich das Witzbattle an. Wir wollen fröhlich sein, aber René ist gar nicht da. Das ist doch irgendwie. Ich glaube, du hast recht. Wir haben ihm jetzt genug Zeit gegeben für was auch immer. Wo ist der? Boah, aber war da nicht irgendwas mit René? Ich habe hier sowas. Blau-gelbes. Ist von vorhin, Ikea, oder? Vorhin bin ich, ja, ich wollte gerade sagen, genau. Ja, warte mal, Ikea, hat der nicht irgendwas gesagt? Ikea. Also es hatte nichts direkt mit Ikea zu tun, aber wo kommt Ikea her? Ach, Schweden. Hier Schweden. Diese, da oben, die, wo die ganzen blonden Leute immer wohnen. Ah, ja, er wollte doch nach Schweden, ne? Schweden, aber das hat irgendwie nicht ganz geklappt oder so, ne? Wie war denn das? Lange Rede, kurzer Sinn. Da wollte er irgendwie Sinn. Eisenhüttenstadt oder so, aber das hat auch nicht geklappt. Ich glaube, der ist jetzt, ich weiß, wo er ist. Er ist im Urlaub. Im Urlaub, ja. Ich glaube, der ist, konkret ist er in Sicht, weil ich habe gehört, wie er gesagt hat, schönes Wetter in Sicht. Also wird er dahin gefahren sein. Ach so, schönes Wetter in Sicht. Ja, das ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Da hast du ja schon einen ersten Witz hinter dir. Ja, stimmt, René, Mensch. Also dann ganz ehrlich, dann verzeihen wir dir das, dass du heute nicht da bist. Schönen Urlaub und auf jeden Fall noch. Genau. Wir hoffen, dass du einen schönen Urlaub mit dir und deiner Familie hast, oder mit deiner Familie und dir und deinen Freunden, weil ihr seid ja mit mehreren Familien gefahren, haben wir gehört. Mhm. Und Wir hoffen, ihr habt eine schöne Zeit und ihr kommt gesund und munter wieder, ohne Corona natürlich. Und in der nächsten Folge wirst du natürlich wieder dabei sein. Und alles, was wir bis jetzt gesagt haben, war natürlich ein bisschen geflunkert. Ne? Es war Marks Idee. Sieh es mir nach. Quatsch. Alles gut. Ja, also René ist im Urlaub, der genießt seinen wohlverdienten Sommerurlaub. Einmal im Jahr darf er. Ne? Genau. Aber nächstes Mal bist du wieder dabei, Freundchen hier. Ne? Und ja, jetzt geht es mir auch gleich viel besser. Das heißt, wir können jetzt ganz getrost auf unser Witz-Battle kommen. Ich freue mich total. Heute gibt es mal keine alten Witze von René, sondern von Marc gibt es hier heute. Nur gute Witze heute. Ja. Genau. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir auch wieder richtige Knaller rausgesucht. Uiuiui. Mal sehen, wie du die findest und wie ihr die findet. Und da natürlich auch gerne Feedback an uns. Wie findet ihr die Witze? Ist das genau euer Ding oder sagt ihr, boah, die sind aber, also bitte, die haben wir doch vor 20 Jahren schon gehört. Bringt doch mal was Neues, dann her damit. Oder schickt uns Witze. Sehr gern. Genau, bringt euch doch mal selber ein. Hier an Meckern kann jeder hier. Na. Aber selber mal kreativ sein. Oder schreibt uns einfach ein paar Witze. Sucht genau. Einfach keine alten raus, schreibt uns einfach neue Witze. Dann lesen wir auch gerne mal eure Witze vor. Kein genau. Problem. Und wenn ihr singen könnt dann und irgendwie eine musikalische Ader habt, ihr könnt uns auch gerne, was weiß ich, irgendwie einen kleinen Song so zwischen 2 und 3 Minuten schicken für unsere Pause jeweils in der Mitte des Podcasts. Genau, singt irgendwas. Können wir euch hier kann schon auch mit featuren. Instrumenten sein. Genau. Ja, dann würde ich sagen, Marc, lange Rede, gar keinen Sinn. Witzbattle Folge 38 startet mit Marc. Okay. Im Fernsehen hieß es gerade, dass der gesunde Menschenverstand die beste Waffe gegen das Virus sei, wo wir doch von Corona sprachen. Ich glaube, wir sind alle verloren. Ja, aus dem Leben. Mhm. Na? Jetzt pass auf, Marc, das ist doch hier genau dein Witz. Aha. Der Mann steht vorm Spiegel und sagt, wow, 85 Kilo lebendes Dynamit. Antwortet die Frau, ja, aber beunruhigend finde ich die viel zu kurze Zündschnur. Oh, wie zotig. Ja. Das geht absolut in die richtige Richtung. Ja, ich sag's dir. Ich bleib noch mal dem soeben angeschnittenen Corona-Thema treu. Also ich sag mal, wenn dieser ganze Corona-Stress endlich vorbei ist, gönne ich mir mal ein paar schöne Tage zu Hause auf der Couch. Ich habe gerade getrunken, während du den Witz erzählst. Das ist gefährlich. Das ist ein Kardinalsfehler, den solltest du nicht begehen. Ja, war gut. Ich mache da mal ein bisschen was auf der Couch. Okay, ja, sehr schön. Pass auf, Berliner Witz, ne? Mhm. Also kurz und berlinerisch. Also, laufen 2 Yetis durch den Wald, da findet der eine Armbanduhr, fragt der andere, Yeti? Knaller. Der war ziemlich flach, oder? Oh, Füße hoch, der kommt flach. Das sage ich dir. Also pass auf, der nächste ist nicht mein nächster Witz, sondern ist jetzt eigentlich quasi eine Antwort auf deinen letzten Witz. Und zwar, da sitzen 2 Kühe im Kino und da kommt ein Pferd rein, setzt sich vor sie und hat einen ganz hohen Hut auf. Da tippt die eine Kuh dem Pferd auf die Schulter und sagt, entschuldigen Sie, können Sie bitte Ihren Hut abnehmen? Wir können sonst nichts sehen. Da dreht das Pferd sich um und sagt, wo gibt's sowas? Kühe im Kino. Ja, schöner Kinderwitz, ja? Der ist gut. Der ist gut, den kann man immer bringen. Okay. Jetzt kommt mein nächster regulärer. Ach so, okay. Ja, gut. Unser Mitgefühl gilt an dieser Stelle allen verheirateten Männern, die ihrer Frau mal gesagt haben, das mache ich denn, wenn ich mal Zeit habe. Ja. Auch so, Corona-technisch. Ja. Okay, der war vielleicht nicht so gut. Komm, gleich der nächste. Die haben gesagt, Handschuhe und Masken würden vollkommen ausreichen, wenn man einkaufen gehen will. Habe ich gemacht, aber musste dann feststellen, alle anderen hatten auch noch Schuhe und Hosen und einen Pullover an. Oh Gott, das war mir so peinlich. Es ist Marc selber passiert übrigens. Nein, natürlich nicht. Würde nie. Der hat doch eine Freundin, die passt auf. Ne? Meistens, aber manchmal entwische ich ihr. Ah, okay. Na, pass auf, dann bringe ich jetzt noch einen Blondinenwitz, okay? Hatten wir lange nicht mehr. Na, immer raus. Pass auf, ich hoffe, den kennst du noch nicht. Eine Blondine ist gegen das... Kenn ich. Okay. Okay, eine Blondine ist gegen das Auto eines Fremden gefahren. Dieser schreit erbost, haben Sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht? Brüllt die Blondine zurück. Ja, und das bestimmt öfter als Sie. Ja, genau. Hast du noch einen? Ich möchte dieses Corona-Thema jetzt irgendwie nochmal so langsam irgendwie zum Ende bringen. Und dann ist Corona vorbei? Dazu hat auch der Therapeut etwas zu sagen. Ja. Höret. Liebe Nachbarn, dass Sie in Quarantänezeiten mit Ihren Haustieren reden, ist völlig normal. Deswegen müssen Sie sich nicht bei mir melden. Eine fachliche Hilfe sollten Sie erst aufsuchen, wenn die Tiere beginnen, Ihnen zu antworten. Besten Dank, Ihr Therapeut. Da, da, da, da, da, da. Ach, lass mich raten, den kanntest du schon. Den kannte ich mal, aber war gut. Du hast deine Stimme gerade so komisch verstellt, ist alles okay? Ja, das war ja nicht ich hier, das war ja der Therapeut. Ach so, okay. Ist jetzt Marc wieder da? Ja, und der hat auch noch einen Witz. Und zwar gut, heißt es, sagen Sie mal ehrlich, Herr Doktor, wie steht's um mich? Na, ich gebe Ihnen noch so 4 Wochen. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, ich müsste Montag wieder zur Arbeit. Da haben wir es wieder. Ich wünsche noch einen schönen Urlaub, Marc. Echt? Ich hab da noch was. Ach, noch ein. Also wir brauchen für die nächsten Sendung noch Witze, Marc. Kein Problem. Okay, na komm, ein letzter noch. Okay, die Lehrerin schimpft mit dem kleinen Pedro und sagt, sag mal, du hast doch bei dem Karl abgeschrieben. Woher wollen Sie das denn wissen, fragt der Pedro. Na, weil Karl bei der 3. Frage der Klassenarbeit geschrieben hat, ich weiß es nicht. Und du hast geschrieben, ich auch nicht. Ja, der war auch ein bisschen. Der war süß. Liebe Leute, damit soll es das auch für heute schon gewesen sein. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Es war ein adäquater Ersatz für René, dieser Marc. Das ist sehr nett, dass du das sagst. Ich denke auch, als 2 blutige Anfänger haben wir die Sache hier gut gerüttelt. Also, da muss ich erstmal drüber nachdenken, was du gerade gesagt hast. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, wirklich. Vielen Dank, dass du mich so gut durch die Sendung geführt hast. Definitiv. Naja, das Problem ist, ich habe halt nichts Besseres gefunden als Ersatz. Du hast es toll gemacht, Marc, und es war mal eine interessante Erfahrung, einen Podcast nur mit dir und ohne René zu machen. Keiner, der dazwischen quatscht oder so. Ich freue mich natürlich auch auf die nächste Folge, wenn René wieder dabei ist, gut erholt aus dem Urlaub. Er hat garantiert viel zu berichten. Ja, freuen wir uns drauf. Du bist garantiert auch mal wieder dabei. Ja, in der einen oder anderen Rolle oder persönlich, wer weiß. Ich kann ja schon mal sagen, ich habe ja bald Urlaub. Uiuiuiui. Große Ereignisse werfen ihre Ich fahre extra nicht weg. Voraus. Ja, mal gucken. Na? Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ihr habt vielleicht das eine oder andere gelernt und konnten euch vielleicht auch die eine oder andere Botschaft mitgeben, was Corona und Verhaltensregeln angeht. Wenn wir euch nichts mitgeben konnten, zurückspulen, nochmal abspielen. Da ist was für euch drin. So. Da war nochmal der Therapeut. Genau. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ihr seid hoffentlich auch wieder dabei. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in 2 Wochen und danke an Marc. Ja, sehr gerne. Ein Schlusswort noch? Ja. Tschüss, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Warte mal. Zum Glück ist bald Weihnachten, da können wir dir eine leise Tastatur schenken. Ja, hast du gesehen, ich habe noch ein Thema so eingeschoben. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber... Wetter. Ja, weißt du, wenn man nichts zu besprechen hat, soll man über das Wetter reden. Ich wollte gerade sagen, also das mit dem Wetter, das hat mich so ein bisschen zum Schmunzeln angeregt, weil das ist echt so dieses typische Füllthema, wenn man überhaupt nichts mehr zu sagen hat. Und wenn man so ab einer halben Stunde kann man die gerne machen. Genau. Da frage ich jetzt natürlich mal nach, ob du die Songs gehört hast. Ach du Scheiße, warte mal, stimmt. Siehst du, ich wollte noch was machen, ich hab's vergessen, warte mal. Du hast recht, jetzt wo du sagst, ich hab Dienstag in das Konzept geguckt, ich hör mal kurz rein. Ist es die Künstlerin, die daneben steht immer, die es gemacht hat? Ja. Das ist eine Kampflesbe aus Großbritannien, die ich sehr verehre. Was hast du gesagt? Das ist eine Kampflesbe aus Großbritannien, die ich sehr verehre. Ich wollte gerade fragen, ich habe Kampflesbe verstanden. Ja, Kampflesbe, okay. Nicht Krampflesbe. So Anhaltspunkte für Themen, die wir besprechen könnten, wenn wir Bock und Zeit drauf haben. Ansonsten schauen wir einfach mal, wohin uns der Abend führt. So sieht's aus. Ne? Der Abend ist ja noch lang, weißt du? Ja. Keule. Dein Band läuft auch, ja? Ja, läuft. Okay, ja, ich bin begeistert. Dann würde ich sagen, Marc, auf eine gute Sendung. Mhm. Ne? Schon mal schön, dass du mit dabei bist. Ja, ja. Ansonsten möchte ich die Scheiße hier alleine machen. Ich hab keinen Bock drauf. Witze hast du auch 3 Stück, ja? 3? Ja. Ja, wir sind doch bloß zu zweit. Ach so, naja, so. Gut. Ja, wenn nicht, machst du es wie René, nimmst du einfach irgendjen aus der alten Sendung oder so. Ach so, Witze, ich habe Pizza verstanden. Pizza. Geiler Outtake. Ja, der ist auf jeden Fall sehr gut. Pizza, nee, es sind Pizza. Witze habe ich viel mehr. Okay, naja, 3 reichen. Wir sind ja heute nur zu zweit. Ich habe 1, 2, 3, 4 zu Corona, dann noch 2 vom Therapeuten zu Corona und dann noch 2 extra. Um Gottes Willen. Ja, freu dich drauf. So, wo ist meine vorbereitete Karte? Okay, toi, toi, toi. Hm? Folge 38. Du bist ja so nervös wie bei der ersten Sendung. Genau, ich darf nicht auf deinen Bildschirm gucken, weil du grinst mich so an, dann bin ich nervös. Dann muss ich lachen. Klick aus, Ende, schön. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.